Grundgabennummer 227 vom 15.12.1937. Stunde der Geburt Christi. Geistige Wiedergeburt. Liebes Kind, in nimmermüder Geduld erquickt der Herr alle, die nach ihm verlangen. Seine Worte sollen dir zufließen, und jeden Tag sollst du empfangen. Denn weise ist, wer sich aus seinem Wort Kraft und Trost holt. Ein jeder von uns ist bemüht, dich zurückzuführen in den Zustand inniger Bereitschaft. Es sind solche Tage wohl vonnöten, denn der Herr will immer aufs Neue Besitz ergreifen von eurer Seele, bis sie so fest verankert ist mit dem Heiland, dass sie durch alle Gefahr hindurch treu zu ihm hält und keine Einwirkungen von außen euer Herz von ihm zu trennen vermögen. Deshalb fordert er immer wieder eure Hingabe. Und bedenkest du dieses, wirst du dich willig fügen. Denn der Herr hat bestimmt, dass von nun an jedes kleinste Geschehen sich in geistiger Förderung auswirken und dir Frieden bringen soll. Denn wo du auch hinsteuerst, der Herr behütet dich und wählet immer nur das Rechte. Sein Segen geleitet dich und sein Vaterauge wachet über dir. Folge nun unseren Gedanken. Wenn das Fest der Liebe sich zu Ende neiget, erlebst du wiederum eine starke innere Einkehr und so ein jedes gottsuchendes Erdenkind. Es sind dies die Auswirkungen der unendlichen Liebe des Heilands, die sich ergießet in die Seelen derer, denen das Fest Erleuchtung gebracht hat, die mit ihrem Herzen aufnahmen die Stunde der Geburt Christi. Jenen erklingt das Lied der Liebe aus der Höhe. Es ertönet in ihren Herzen, und ein leises Sehnen nach dem Heiland bleibt zurück, das Erfüllung findet, denn der Herr kehrt ein in jenes Herz und wenden sich diese Seelen der Ewigkeit zu. Alle Engel stimmen in das Lied der Liebe ein, und horchet ihr auf diese Stimme im Herzen. So wird die Stunde der Geburt Christi auch für euch die Stunde der geistigen Wiedergeburt. Ihr erfasset seine Lehren und wandelt in seiner Liebe fortan. Und so wendet ihr euch der göttlichen Gnade zu, die euch führt dem Licht entgegen. Sonnig wird nun euer Leben sein auf Erden, sonnigen Geistes. Von nun an werdet ihr nimmer rasten, bis ihr den Weg zur Höhe erklommen. Mein liebes Kind, in dieser Zeit sei immer darauf bedacht, dass kein Zweifel dein Inneres trübt. Nimm auf, immer in tiefem Glauben, lasse alles Zagen beiseite und gib dich nur immer vertrauensvoll unseren Worten hin. Es soll dir so viel gegeben werden, in immer kürzeren Pausen wird dir verkündet werden, wie innig sich der Heiland durch deine Hingabe dir verbindet, wie dir ohne Unterbrechung geistige Lehren zugeteilt werden. Denn nur der Glaube ist das Fundament, worauf der Herr sein Reich baut. Und immer tiefer einzudringen in die göttlichen Lehren muss dein heiligstes Bestreben sein. Ohne Rast und ohne Zagen vernimm die Stimme des Herrn. Bereite ihm immer ein aufnahmewilliges Herz. Bringe ihm deinen ganzen Willen dar. Flehe den Heiland innig an um seine Gnade. Zu Tausenden werden dem Herrn anhangen, die sein Wort vernehmen. Denn sein Wort ist Gnade, Labsal und Stärkung, und keiner kann daran vorübergehen. Beachtet er die Stimme des Herzens. Wer Ohren hat zu hören, der höre, und wer Verlangen hat nach dem Herrn, dem wird die Stimme ertönen, und aufnehmen wird er sie in sein Herz. So beschließe diese Zeilen und rüste dich. Es gilt, ein ewiges Wort zu verkünden. Und jeder, der dem Herrn nahe ist, wird es empfangen und verkünden aller Welt. In dieser Stunde bereitet der Herr, was allen zum Segen sein soll, die ihn hören wollen, und leget dir der Heiland ans Herz zu kämpfen, um zu siegen mit seiner Gnade. Amen.